good morning, our wonderful friends. Guten Morgen, unsere wundervollen Freunde. Let us continue in John chapter 15 in the Passion. Lass uns in Johannes 15 in der Passion weitermachen. Go to verse 10. In Vers 10. If you keep my commandments, you will live in my love, just as I have kept my Father's commandments. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe leben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe. For I continually live nourished and empowered by his love. Denn ich lebe ständig genährt und befähigt von seiner Liebe. Look how interesting this is. Schau, wie interessant das ist. If you keep my commandments, you will live in my love, Jesus said. Wenn du meine Gebote hältst, wirst du in meiner Liebe leben, sagt Jesus. Ah, so you see, we have to obey the law in order to really live in the love of God. Ah, siehst du, wir müssen also das Gesetz halten, um in der Liebe Gottes zu leben. Well, remember, what is the new commandment that we've been given by Jesus 2 chapters earlier? Überleg mal, welches neue Gebot hat Jesus uns 2 Kapitel zuvor gegeben? To walk in love. In Liebe zu leben. You know, and here you have to remember, always look at the context. Hier musst du daran denken, immer den Kontext zu betrachten. The context here is to live in the Father's love. Der Zusammenhang ist hier, in der Liebe des Vaters zu leben. And that's how we will be very fruitful. So werden wir sehr fruchtbar sein. So when we really obey the commandments, that means we really obey to walk in love. Wenn wir also wirklich die Gebote befolgen, heißt das, dass wir wirklich befolgen, in Liebe zu leben. And nobody can walk in love unless he first is loved by God. Und niemand kann in Liebe leben, wenn er nicht zuvor von Gott geliebt wird. So I call this the cycle of love. Ich nenne das also den Kreislauf der Liebe. See, first your heart is captured by the deep love that God has for you. Zuerst wird dein Herz von Gottes tiefer Liebe zu dir erobert. Then you live in the commandment of perfect love. Dann lebst du im Gebot der perfekten Liebe. Then you continually will express the Father's love to everybody around you. Dann wirst du ständig die Liebe, die der Vater für dich hat, gegenüber allen um dich herum zum Ausdruck bringen. Now, look, the Bible warns of lawlessness. Schau, die Bibel warnt uns vor Gesetzlosigkeit. And you know, the word iniquity means that you live like there are no laws. Und das Wort Ungerechtigkeit bedeutet, dass du so lebst, als gäbe es keine Gesetze. You know, and we have to understand God gave the law for various reasons. Wir müssen verstehen, dass Gott das Gesetz aus verschiedenen Gründen gegeben hat. It was the basis of the old covenant. Es war die Grundlage des alten Bundes. And in the new covenant we don't live by this same basis anymore. Und im neuen Bund leben wir nicht mehr auf derselben Grundlage. But it doesn't mean we live lawless, like we do whatever we want. Doch das heißt nicht, dass wir gesetzlos leben, also tun, was wir wollen. Because Romans 13 tells us very clearly. Denn Römer 13 sagt uns sehr deutlich. That in the new covenant, as we walk in perfect love, we are already keeping all the commandments. Dass wenn wir im neuen Bund und in perfekter Liebe leben, bereits alle Gebote halten. So rather than focusing on I must not kill, I must not do this, I must not do the other. Also statt uns darauf zu fokussieren, ich darf nicht töten, ich darf dieses nicht und soll jenes nicht tun. We put our focus on I must every day drink in the deep love of God and share it with everybody around me. Müssen wir uns darauf konzentrieren, jeden Tag die Liebe Gottes zu trinken und sie mit allen um mich herum zu teilen. Live in his love. That has to be a lifestyle. In seiner Liebe leben, das muss ein Lebensstil sein. I really like the last part that Jesus says here. Ich mag wirklich den letzten Teil, den Jesus hier sagt. For I continually live nourished and empowered by his love. Denn ich lebe ständig genährt und befähigt von seiner Liebe. You see, it is the love of God that will empower you to live a life of obedience. Es ist also die Liebe Gottes, die dich dazu befähigt, ein Leben in Gehorsam zu führen. You know, people who try to live by the law in order to get right or get God's favor. Menschen, die nach dem Gesetz leben, um vor Gott gerecht zu sein oder seine Gunst zu erlangen. These people never have a victorious and a fruitful life. Haben niemals ein siegreiches und fruchtbares Leben. But people who focus their lives on being loved by God and spreading this love. Doch Menschen, die sich darauf konzentrieren, von Gott geliebt zu werden und seine Liebe weiterzugeben. They will have a life of victory. Werden ein Leben im Sieg führen. Because look, Jesus said he was not only nourished, but he was empowered by that kind of love. Denn Jesus sagte, dass er nicht nur von dieser Liebe genährt, sondern auch von ihr befähigt wurde. You know, so many Christians have tried to get victory over sin. So viele Christen haben versucht, Sieg über Sünde zu erlangen. They've struggled and struggled and never had the victory. Sie haben sich abgemüht und abgekämpft, aber erleben nie Sieg. Because they approach it from the completely wrong angle. Weil sie die falsche Herangehensweise haben. Once you understand how deeply loved you are and you want to continue in that love, sobald du verstehst, wie sehr geliebt du bist und in dieser Liebe bleibst, this will be the empowerment for victory over sin. Wird das die Befähigung zum Sieg über Sünde sein? Think with me. Denk mal nach. Once your heart has really been conquered, how deeply you are loved. Sobald dein Herz überwältigt ist, wie tief geliebt du bist, you will desire to do everything to please the one that loves you so deeply. Wirst du dir wünschen, alles zu tun, um den zu erfreuen, der dich so tief liebt? And this will be your power to victory. Und das wird deine Kraft für den Sieg sein. Marriage is the same way. Ehe funktioniert genauso. There are some people who live in fear that their partner might be upset if they don't do everything right. Es gibt Leute, die leben in Angst, dass ihr Partner sauer sein könnte, wenn sie nicht alles richtig machen. They never have a fruitful and victorious marriage. Sie haben niemals eine fruchtbare und siegreiche Ehe. But people who live in deep passionate love for one another, aber Menschen, die in tiefer, leidenschaftlicher Liebe zueinander leben, they don't have to constantly worry about doing the things that pleases the partner. Müssen sich nicht ständig Gedanken machen, ob sie das tun, was dem Partner gefällt. It becomes a very natural thing. Denn das wird zu etwas sehr Natürlichem. So, are you empowered by his love and are you nourished by his love? That's a big question. Die Frage ist also, ob du von seiner Liebe genährt und befähigt wirst. So, eat your his love. Also, iss seine Liebe. Drink his love. Trinke seine Liebe. And let that empower you to live a victorious life. Und lass sie dich dazu befähigen, ein siegreiches Leben zu führen. You are loved. Du bist geliebt. Live in that. Lebe darin. See you tomorrow. Bis morgen.